Erster Christus hat uns befreit, damit wir wirklich frei sind, deshalb sollt ihr festbleiben und euch nicht wieder versklaven lassen. Zweiter hört genau zu, denn ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch keinen Nutzen bringen. Dritter, ich bestätige jedem Mann noch einmal, dass er das gesamte Gesetz befolgen muss, wenn er sich beschneiden lässt. Vierter, wenn ihr versucht, durch das Gesetz vor Gott gerecht zu sein, habt ihr euch von Christus getrennt und die Gnade verloren. Fünfter, wir aber warten durch den Geist und den Glauben voller Hoffnung darauf, dass Gott uns für gerecht erklärt. Sechster, denn in der Gemeinschaft mit Christus zählt weder die Beschneidung noch ihr Fehlen, sondern nur der Glaube, der durch Liebe wirkt. Siebter, ihr wart auf einem sehr guten Weg, aber wer hat euch aufgehalten, so dass ihr der Wahrheit nicht mehr folgt? Achter, diese Art der Überredung kommt sicher nicht von Gott, der euch zu sich gerufen hat. Neunter, denkt daran, dass schon ein klein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchdringt und somit vollständig verändert. Zehnter, ich vertraue darauf, dass ihr keine andere Meinung annehmt, aber wer euch verwirrt, wird seine Strafe erhalten, egal wer es ist. Elfter, wenn ich immer noch die Beschneidung fordern würde, warum werde ich dann verfolgt, da der Anstoß durch das Kreuz dann weg wäre? Zwölfter, es wäre besser, wenn diejenigen, die euch so sehr beunruhigen, sich gleich ganz verstümmeln würden. Dreizehnter, ihr seid zur Freiheit berufen worden, aber nutzt diese Freiheit nicht als Entschuldigung für egoistisches Verhalten, sondern dient einander in Liebe. Vierzehnter, das ganze Gesetz wird nämlich in einem einzigen Wort zusammengefasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, 15. Wenn ihr euch jedoch gegenseitig angreift und verletzt, dann passt auf, dass ihr euch nicht am Ende gegenseitig vernichtet. 16. Ich rate euch deshalb, lebt nach dem Geist, damit ihr den egoistischen Wünschen eurer menschlichen Natur nicht nachgibt. 17. Die menschliche Natur kämpft gegen den Geist und der Geist gegen die menschliche Natur, damit ihr nicht einfach tut, was ihr wollt. 18. Wenn ihr euch jedoch vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. 19. Es ist offensichtlich, welche Taten aus der menschlichen Natur kommen, wie zum Beispiel sexuelle Unmoral, Unreinheit und Hemmungslosigkeit. 20. Dazu gehören auch Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Egoismus sowie verschiedene Spaltungen. 21. Ich warne euch vor Neid und Maßlosigkeit, denn wer so lebt, wird das Reich Gottes nicht erben, wie ich schon früher sagte. 22. Die Frucht, die der Geist im Leben hervorbringt, ist dagegen Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. 23. Hinzu kommen Sanftmut und Selbstbeherrschung, und gegen solche guten Eigenschaften hat das Gesetz keine Einwände. 24. Menschen, die zu Christus Jesus gehören, haben ihre alte Natur mit all ihren Leidenschaften und Begierden symbolisch getötet. 25. Wenn wir nun durch die Kraft des Geistes leben, sollten wir auch konsequent unserem Weg im Geist folgen. 26. Wir wollen nicht eingebildet sein, einander nicht herausfordern und auch nicht neidisch aufeinander sein.